Zu viele Jahre ungenutzt und schon vergangen. Wie viele haben sie damit schon an Bäume gehangen? Die Mr. Meister und Miss Bildung, die sich dafür gern selbst entlohnen, um uns ans Festzukleben zu gewöhnen. Zuerst entsetzt und angewidert, will man selbst auf allen Vieren ihren Samen nicht probieren. Doch dann beginnen wir zu spüren, wenn wollen wir nicht gleich krepieren, dann müssen wir uns arrangieren. Um bereits gestorben noch am Leben, will man's mit ihm nicht verderben. Hochindividuell ein jeder stirbt, für sich allein leibhaftig wohl umhegt. Trieb Hochdruck, Not erregt, schrei leise in einem Haufen voller Scherben. Mit unerfüllter Tiefe leeren Pflegeschlägerkinder massenweise, wie von oben Untertassen, nur oberflächlich und nahbar und hastig, rechtspopulär, potenziell sehr schnell zu sein im Liebesakt. Denn allzu langsam und ausführlich schlacht jedes Mörderförderungskanonenrohr höchst unnatürlich abgebührlich, alles wissend, nichts begreifend, ohne Zügel, nichts erlebend, andere Menschen platt am Bügeln. Bist du zu alt, bist in den Jahren, kalt wie Sonne, heiß wie Eis, mit Nagellack und Hosenstreifen und morschen Haaren fein gestriegelt, mit eines Kindermörders Wonne in Staates Nase pfeifen schwer verliebt. Danach lasst uns alle streben in diesen seltsam steifen Zeiten. Alt ist der Krieg, denn er will reifen. Doch wenn du nicht nach ihrem Schimmel stinkst, überleg dir schon mal, was du so alles mit in deinen Himmel nimmst. Braune, grüne, rote, schwarze, Mehrheitsgrütze in Europa ist dabei, sich scheißlegal zu etablieren, in die Herzen einzufließen, diese Brühe mühelos konnte schon immer ihre Minderwertigen erdrücken. Einschließen, foltern und erschießen, die Propaganda dieses Schlachtens bestimmt die sogenannten Demokratenwahlen, ohne auch nur eine Kugel zu verschießen, denn wenn die Mehrheit Lust verbieten kann, fesselt sie dich mit Herrschaft, Macht und Wahn. So ist es mit den Mehrheitswahlen, die uns diktieren, wer kassiert und wer krepiert, wer selbstverständlich irrigiert und wer mit seinem Leben treu und teuer darf bezahlen, denn sonst gäbe es Vereinigung, keine Wähler, keine Wahlen, keine Folterqualen. Und so aus mörderischer Todeshetze entsteht das allgemeine Volksgemetzel. Und dieses möchte richtig wachsen und gedeihen. Nur eins ist neu, vertreibt die letzte Scham und auch die Scheu. Nun endlich haben sie die Bomben und die verschärfen ihre Rituale. Elaboriert Lust auf ungeahnte Folterqualen, durch weggeblasene Atemluft, gelenkt aus Katastrophenkatakomben, strahlt ab aus Hochfinanzen, kapitalen Puffs, die Haut verbrennt, mit der wir unser Innenleben tarnen. Wenn du krepierst, da kackt doch jedes Pärchen drauf. Ein Ergebnis, das Ersatzerlebnis sehen wir jetzt, das den ES zu seinen Messern hetzt, denn durch den Hass und seine Angst, es werden Kinder ihm genommen, sind viele hier schon umgekommen, wir liefern dafür Munition in Tonnen. Doch das verbitterte Erzittern vor Senf und Gas und Giftgewittern hat noch gar nicht hier begonnen, denn wie uns das Gesetz diktiert, das hat uns doch nur aus Spaß kastriert, das hat es längst extrem kapiert. Das kennt kein Blut und keine Spuren, es tötet, killt und mordet, ohne je dafür zu büßen, kann lustvoll es mit seiner Form von Streugranaten, mit seinen Tötungsnötigungsparagraphen, die Kinder herrlich unter ihren Gürtel stutzen und jeden Atemzug vergiften müssen. So rette sich vor diesem Trick, wer kann, stets sauber bleibt und ohne Schmutz, der stets die Messer clever wetzt und in die Mörderhände legt, in dem ist niemals nichts passiert, im Gegenteil, er wird hofiert und masturbiert. Zur Eiszeitmaskeraden-Hitparade trägt das Gesetz ein Helfeshelferkleid und die Gesetzeshüterkameraden, die es Strategen und Auslegen, eine Ehrenbrust mit Pudelmützen, um keine Henkersmasken zu benutzen. Doch das Warum zu fragen und eine Antwort sagen, fällt Opfern und auch Tätern schwer. Wo diese Norm kommt wirklich her und wer hier wagt, dir zuzuhören, bekommt schon kräftig auf die Ohren. Denn jeder Spaß am Hass- und Mordgefühl, Ersatz beflügelt und befriedigt. Die verbotene Lust zwar äußerst schief und seltsam, aber immerhin sehr intensiv und unterhaltsam. Denn offensichtlich wählen viele Leute lieber ihren Strafgenuss als keinen heute. Das Leckerli. Zum Kindheitsschlechterlohn sind ihre liebsten Päpste und Paläste. Wir werden sie nicht halten können, denn wer ist selbst hier nicht mehr fern? Von Gefühl zu hält dann äußerst gern. Am besten, wie gesagt, vom anderen Stern. Das gilt auch für die Pseudowerte drumherum. Die Mehrheitsbande hat schon deine Singelschlinge festgezurrt. Die murrenden Konkurrenten, Konkubinen und die Rentner, die akademischen Philister und Studenten, schon lange warten sie auf ihre Art zu bomben und auf Benzinkanister. Was ohne Leim ist denn ein Leimer? Europas Werte sind im Eimer. Im Kinderknast der Alterszonennation sind diese Werte hilflos und verschwommen, dann abgesoffen und zerronnen, wann eh nur stets aus ihrem Maul ersponnen. Wir kennen die Folgen, sind historisch erfahren, doch erkennen ihre Ursachen noch immer nicht an, dass wir und die anderen, diese explosive kulturelle Todespaarung, sorgt erst für die Verwüstung und dann für Enthaarung. Durch das Brechen des Willens, die Zwangsunterwerfung durch Freiheitsbeschneider und ihrer ablenkenden Mogelverpackung und verlogener Fürsorge und Glaubensbegründung, mit der sie Kindheit und Alter moralisch belagernd umklammern. Das ist der Krebs unserer Tage und die Pest aller Zeiten, den die Kleinen und Großen ausufernd erleiden. Er verharmlost mimosend, erzeugt die Verleugnung, entflammt das Entfachen als Umkehr von dem, was wir aus Lust auf die Liebe schon immer gern machen und führt uns direkt in die Endlösungskammern. Was man uns zeitlebens zwingt zu entbehren, das ist ihr Beruf und gehört zu den Folgen ihrer Züchtigungsrache, die sie unbedingt brauchen, um den geforderten Preis zu bezahlen für das Gewinnen der Wahlen. Deshalb wird es schon wieder so kommen. Das System der erdrückenden Masse, gegen jede kleinste, doch so winzigste Klasse, schafft eine ganz besondere Minderheit, es sind die wertvoll brutalsten von allen Eliten. Die Kindheitsverlust verkuppelten Nieten, fast jeder muss sie sich ihnen anbieten. Ein jeder, der hier bereit ist zur Wegschautoleranz, ist ein potenzbasierender Schlichtungsvernichter. Er irrigiert durch Gesetz und Befehle auszuführen, statt sie zu verweigern und diese zu brechen. Denn er ist ihr gut verdienender Diener. Ein Hilfeshilfe, ein Handlanger und Richter. Kann es schon hören? Wir lachen und stöhnen in ihren krachenden Betten mit ihren dankbaren Sklaven und schon das Nagetöse und die ersten krachenden Salben. Wenn er den Befehl des bedenkenlos Hütten erfüllt, nach welcher Wahl ist egal, wird er schnellst ungestraft und Krautvernichter befördert. Steht er schon in der Saft eines Oberhauptmörders? Doch dieser, der ihn doch dazu erst machte, steht hoch in verheerender Ehre und lacht. Führer nicht sagen in dem Spritzen von Blut und den Fetzen von Fleisch, in der Blüte der Wollust sich selbst zu berauschen, wenn wir den kollektiven Selbstmord dann wollen begehen. Ganze Mehrheiten in den neuesten Zeiten und umkehrbar in diese mit hineinzubeziehen. Momentan töten sie noch miteinander die Fremden, klauen ihre allerletzten Hosen und Hemden. Unbekleiden damit die verräterisch sich entlarvenden Natter dieser Verklemmten, damit man nicht sieht, wie ihre Lust am Töten ihre sauberen Glieder erhebt und verklebt. Oder kann jeder, der dies zum ersten Mal sieht, ihnen tut sicher noch heut auf der Stelle entflieht. Dauert aber nicht mehr lange, sie in diese Länder und sitzen gegenseitig in den Krieg und metzeln sich ab. Ihr eigenen Luftkiste nur in Star, in Star, in Star. Luftkiste nur in Star. in Not, dann Atomtod. Das große Elend und das Schreien und Jammern nützt niemanden mehr. Es wird sich nur dem Elend, dem Jammern und Schreien hinter dicken Mauern der Todeszellen. Deutscher Erziehungsabschnitt kann man angleichen und anzufassen wissen. Drum schau schnell weg und kauf dir ein empathisch bescheißendes, ruhendes Kissen. Denn es ist besser, dass wenn es erstickt, den Schrei gegen die Atemzerzen aller Formen im Sinne herzerreißend apathischer Normen, mit denen man sich heute gegenseitig fügt. Ein Schrei, den niemand gern hören möchte und nicht fühlen, sehen, schmecken, riechen. Denn die Lust am Töten setzt auch nicht bald hinaus in die bebende Erde und die verpestete Luft. Und nie vergessen, ihr Meister und Helden, nach den Wahlen kommt die Strahlen. Mich dünkt, wir sollten vielleicht auf der Stelle nicht länger anbeten, verschönen, wohin wir wirklich kriechen. Und das ist verdammt nicht unser menschliches Recht, sondern höchstwahrscheinlich nicht einmal als gottverdammende Waffe so schlecht. Unsere mehrheitlich individuelle widerstandesamtlichteste Pflicht. Denkt an Herrn Trump und an Herrn Kim. Denkt an die zwangsverhüllten Massen, diese Reifen, wie beim Ersatz Aufladung und Entspannung funktionieren, wie Menschen in religiösen und Familienkriegen unfähig zur Befriedigung sich Zwangsersatz versteifen und darum an den mörderischen Waffen sich vergreifen. Der nächste Krieg, den niemand vergisst. Der nächste Mörder, der seine Leichen gern frisst. Die Entrichtung der Jungen ruft zum jüngsten Gericht. Raff dahin jeden Krieger, der sein Leben verlässt. Schaff das Schlachtfeld, der Sieger, das uns Unkraut vernicht. Wann kommt der nächste Krieg, den niemand vergisst? Dieser wird wohl der letzte sein. Der Tod holt alle seine Seelen ein. Was bringt dir die Zukunft? Was bringt dir das Morgen? Noch früher die Tage, noch größer die Sorgen. Wann kommt der nächste Krieg, den niemand vergisst? Du kannst es nicht fassen. Die Feuerzentrale, die zum Verlierer. Nächste Regel, die dich eine Kunst schwingt. Der letzte Vogel, der sein Abschiedslied singt. Wann kommt der nächste Krieg, den niemand?